Ja. Nein. Nein. Ja. Ha. Herzlich willkommen bei Nerd und Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Ich bin der Steffen und ich bin auch heute wieder alleine. Ja, das ist halt bei Nerd, Nerd, Nerd Solo. So ist das halt da. Ich versuche das jetzt ab jetzt tatsächlich mal so zu machen, dass ich das Datum dabei sage, wann diese Folge aufgenommen bzw. ausgestrahlt wird. Heute, also zum Aufnahmedatum, haben wir den 7. März, damit ihr auch ungefähr einordnen könnt, wann diese Folge erscheint. Jetzt sind meine Notizen sogar noch ausgegangen. Ach, das ist ja heute wieder ärgerlich, alles so unpraktisch hier. Ich muss das alles nochmal irgendwie technisch anders hinkriegen. Aber das ist alles noch so ein bisschen provisorisch. Das soll schon klappen. Ich habe heute einen ganzen Sack Themen mitgebracht. Deswegen fangen wir auch gleich mal an, eben darüber zu sprechen. Und zwar möchte ich nochmal ein paar Worte über die neue Zoo-Crew verlieren. Und dann geht's um ein nostalgisches Review, nämlich ein altes Evox-Heft. Dann möchte ich zwei, drei Sätze über Super Secret Crisis War reden. Ein Event, der bei IDW, also IDW, erschienen ist. Und dann schaue ich mir noch zwei Comic-Hefte an. Einmal die erste Ausgabe von Spider-Gwen. Die ist mittlerweile erschienen und ist durchaus erwähnenswert. Und dann rede ich nochmal über My Little Pony. Über ein ganz besonderes Heft, was mich dann auch hinterher in die Previews führt und dann eben auch zum Ende der Sendung. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit der Zoo-Crew, weil da habe ich nämlich noch so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich hatte ja schon mal in einer vorherigen Folge erwähnt, dass Steve Puck, der Autor von dem Harley Quinn-Heft, eben auch erwähnt hatte, dass es ein neues Mitglied der Zoo-Crew gibt. Und ich habe so ein bisschen nachgedacht, was das ungefähr sein könnte. Und ich habe ein bisschen spekuliert. Ich spekuliere ehrlich gesagt nicht so besonders gerne, weil das Problem an solchen Spekulationen ist in der Regel einfach, ja, dass diese Spekulationen einfach in allermeisten Fällen nicht zutreffen und dass man das deswegen einfach auch wirklich sein lassen sollte mit dem Rumdiskutieren um irgendwelche Gerüchte oder sowas. Man sollte Sachen einfach abwarten. Trotzdem macht man sich als Comic-Fan ja so seine eigenen Gedanken. Ja, ich fand so die Aussage interessant, dass es ein neues Super-Pad gibt, weil eigentlich hat man immer von der Zoo-Crew geredet, nicht unbedingt von Super-Pads. Und ich habe so nachgedacht, so, welche Figuren sind denn so jetzt in Convergence gar nicht so großartig erwähnt worden? Und dann sind mir die tatsächlichen Superpets eingefallen, nämlich eben die Superhaustiere von Supergirl. Einerseits Streaky, das ist das Kätzchen, dann Comet, das ist das Pferd, dann gibt's noch Krypto, den Hund natürlich, und den Affen Beppo. Und naja, ich habe gedacht, wenn eines dieser Superpets tatsächlich Teil der Zoo-Crew wird, wer könnte das sein? Und der einzige Vertreter aus dieser Gruppe, der halbwegs Sinn machen würde, wäre tatsächlich Beppo. Wie komme ich auf die Idee? Nun, ja, so ziemlich alle anderen Tiere gibt es quasi schon. Also du hast also in der Zoo-Crew /JLA, also Just a Lot of Animals, der Justice League-Variante der Zoo-Crew, hast du also alle möglichen Arten von Tieren schon vertreten. Und das Einzige, was sich dann eben auch nicht sofort deckt mit den Superpets von Supergirl, ist eben tatsächlich der Affe Beppo. Und auf der einen Art fände ich es eigentlich sogar ziemlich episch, wenn Beppo Teil der Zoo-Crew werden würde, weil das irgendwie schon ein ziemlich genialer Charakter ist. Viele Leute werden jetzt schreien, und zwar, weil das natürlich auch irgendwo ziemliches cheesy Silver Age-Gedöns ist. Aber im Grunde genommen, der Gedanke, ich finde den Gedanken einfach wirklich faszinierend, so in dem Sinne, dass da eben so ein alter Charakter eventuell nochmal in das neue DC-Universum zurückkehren kann. Dazu kommt eben auch die Aussage von Steve Puck, sagt dem Motto, ja, dieser Charakter, der neu dazukommt, wird seine eigene Serie bekommen. Und möchte man eine Serie über ein Pferd lesen? Möchte man eine Serie über eine Katze lesen? Eine Superkatze? Es gab Krypto-Comics, das schon. Aber es gibt Krypto in der No52 und das ist jetzt nicht wirklich eine gute Neuerfindung dieses Charakters, sondern eigentlich sogar eine ziemlich furchtbare. Und die einzige Figur, die wirklich Sinn machen würde, dieser Super Pets mit einer eigenen Serie, wäre Beppo. Also wenn man eine Figur, die man neu einführen möchte, dann eben auch als regelmäßigen Comic-Charakter zurück einführen möchte, dann macht als einzige Figur da wirklich Beppo Sinn. Ob es jetzt wirklich dazu kommt, ja mein Gott, das ist eine Spekulation, man muss abwarten. Ich habe mit so viel Kram, den ich bisher vorhergesagt habe, auch so komplett falsch gelegen, dass ich mich eigentlich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen würde und das hier noch weiter großartig hier irgendwie behaupten würde. Aber gut, man soll es einfach mal abwarten. Und ich will es einfach nur vorher mal gesagt haben. Vielleicht ist es auch so dieser Reiz, Sachen einfach mal als erster gesagt zu haben, warum Leute anfangen zu spekulieren. Mein Gott, man wird es erst dann erfahren, wenn es soweit ist. Genau. Dann habe ich mein nächstes Thema und zwar geht es um ein wirklich altes Comic-Heft und ich möchte nochmal so ein bisschen über Nostalgie reden. Ich möchte über ein altes Evox-Comic reden. Gerade weil bei Marvel ja wieder neue Star Wars Comics erscheinen und ja, ich habe als Kind eben schon Star Wars Comics gelesen, ohne das wirklich zu wissen. Nämlich war ich mit meiner Mutter mal in einem Supermarkt und an der Kasse gab es so eine Rummelkiste mit Büchern und damals, also Büchern und Comics tatsächlich, und damals war es so, da sind Marvel Comics nicht eben nur bei einem Verlag erschienen, es gab ja auch gar nicht sowas wie Marvel Deutschland, sondern in vielen, vielen verschiedenen Verlagen. Also Bastei hat Comics gemacht, auf den Verlag komme ich dann auch gleich zu sprechen. Condor hat Comics gemacht und ja, viele andere Verlage haben dann auch Superhelden-Comics veröffentlicht. Und wie gesagt, einer dieser Marvel-Veröffentlichungsverlage war eben tatsächlich Bastei. Und in dieser Rammelkiste lag dann ein Heft rum von Evox. Und zwar von dem Marvel-Heften von den Evox. Und ich habe meine Mutter damals so dermaßen bequatscht, dass ich dieses Heft bekommen könnte, dass ich es tatsächlich irgendwann gekriegt habe. Deswegen heißt das ja auch Quengelware, eben damit die Kinder vorne an der Kasse diesen Terror schieben und das Heft dann tatsächlich bekommen am Ende. Ich habe das Heft also wirklich geliebt. Ich habe es immer wieder gelesen, immer wieder gelesen. Und ich habe als Kind halt nicht oft Comics bekommen. Und wenn, dann höchstens mal so ein Mickey-Maus-Heft. Und das auch nicht wirklich regelmäßig, sondern so sehr unregelmäßig. Ich hatte, glaube ich, niemals irgendwie eine zusammenhängende Story irgendwie, wenn das mal aufgeteilt wurde, sondern das hat also immer sehr stückehaft bei mir in meiner Mickey-Maus-Sammlung gelegen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ich müsste mir dieses Heft zurückholen, weil Nerd zu sein heißt vor allem, sich seine Kindheit teuer zurückzukaufen. Und ich habe nachgeguckt, ob Dark Horse mittlerweile dieses Heft also nachgedruckt hatte, weil Dark Horse ja dann mit der Zeit eben die ganzen Nachdruckrechte von den alten Marvel-Comics bekommen hatte. Und es gab also tatsächlich einen Omnibus, Droids and Ewoks, in denen also alle Ewoks-Comics enthalten waren und eben auch alle Droids-Comics. Also Droids ist also praktisch R2-D2 und C3PO und dann eben aber auch die kompletten Ewoks-Comics. Und darunter war natürlich auch das Comic, was ich hatte. Ich hatte, glaube ich, Ausgabe 9. Ich habe das jetzt vor der Sendung nicht nochmal nachgeguckt. Und Ausgabe 9 war eben die Ausgabe, in der es Wicket und ein Kumpel von ihm also unter Wasser geführt hat und man hat dann mit so einer, ja, mit so Fischmenschen was zu tun gehabt und hat dann irgendwelche Perlen gegessen. Ich fand die Serie, ich fand das Heft damals als Kind einfach unheimlich cool. Und was ich mit meinen Comics vor allem immer gemacht habe, war Butterbrotspapier da drauf zu legen und die Figuren abzupausen. Also wirklich einzeln abzupausen, genauso auszumalen mit einem Buntstift und das dann so ein bisschen auszuschneiden und hat dann diese Figuren einfach gesammelt und fand das total cool und hatte auch ganz viele von diesen Evox-Figuren abgemalt und abgezeichnet, abgepaust. Hatte also nur gute Erinnerungen daran und ich habe diesen Omnibus geöffnet und mir angeguckt und das war ein sehr, sehr, fast schon traumatisches Erlebnis, weil ich habe diese Zeichnung gesehen und die Bilder kamen mir natürlich bekannt vor. Aber dieses nostalgische Gefühl stellte sich nicht ein und ich habe dann überlegt, woran könnte das liegen? Und es liegt einzig und allein an der Kolorierung, weil Bastei diese Hefte anders koloriert hat oder vielleicht die Koloration vom Marvel-Original übernommen hat und Dark Horse nochmal nachkoloriert hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sah das Heft eben nicht mehr so aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Und ich habe das nochmal nachrecherchiert im Internet und die Koloration war damals tatsächlich anders. Es war also wirklich erschreckend für mich, dass ich dann auf einmal dieses nostalgische Gefühl nicht mehr einstellte. Und das war echt bitter. Die Evox-Comics sind trotz alledem sehr cool und einfach sehr abenteuerlich geschrieben. Man merkt natürlich, dass man damit Kinder erreichen wollte. Was das für mich aber vor allem gezeigt hat, war vielleicht so mein erster Kontakt mit Star Wars Anfang der 90er Jahre, weil mein Vater dann natürlich merkte, dass ich da diese Ewoks in einem Comic hatte, und er zeigte mir dann eines Abends dann am Videorekorder eben diese Szene aus Star Wars, wie die Ewoks dann über ihre über diese Brücken liefen in dieser Baumstadt, und ich war ganz irritiert davon, dass die Figuren in meinem Comic tatsächlich aus einem Film gestammt haben, und ich war also total fasziniert davon, die da einem lebendig praktisch rumlaufen zu sehen. Und das war also gleichzeitig eben auch mein erster Kontakt mit Star Wars. Finde ich eigentlich ziemlich cool, dass man da nochmal so eine Verbindung hat. Das muss man im Schluck trinken, weil ich habe einen unheimlich trockenen Mund. Moment. Lalalala, Feuchtigkeit im Mund. Das soll es zu dem Thema auch erstmal gewesen sein. Was da für mich halt einfach übrig bleibt, ist eben so dieses, ja, dass einem die Nostalgie eben auch manchmal einen Strich durch die Rechnung machen kann. Dann als nächstes Thema habe ich noch eine Preview abzuarbeiten, die ich im letzten Jahr in der regulären Nerd-Nerd-Sendung gemacht habe, nämlich Super Secret Crisis War. Das ist ein großer Event gewesen, der bis letzten Herbst oder kurz vor dem Winter auf jeden Fall bei IDW, also IDW, gelaufen ist. Ja, was war das in dem Event? Also da hat man also die vielen großen Cartoon Network-Franchises zusammengeworfen und ein Crossover-Event gemacht. Ich will gar nicht so viele Worte verlieren, weil ich fand den Event gar nicht so gut. Was in solchen Events immer der Fall ist, dass in den Hauptstories einfach wenig passiert. Und die 6 Hefte Super Secret Crisis War sind also wirklich nur eine langgezogene Prügelei. Das fand ich unheimlich schade, dass man also nicht noch hingegangen ist und die Figuren in andere Situationen gebracht hat, sondern einfach tatsächlich irgendwie versucht hat, dass man nicht versucht hat, die Figuren in abwechslungsreiche Situationen zu bringen, sondern immer wieder, ja, gegen weitere Horden von Robotern antreten hat lassen, dass man dann vielleicht mal einen anderen Charakter nach vorne gestellt hat, aber im Grunde genommen hat es sich diese Story von Heft zu Heft wiederholt. Die wirkliche Stärke von Super Secret Crisis War waren die Tie-In-Hefte, die immer ein Universum beleuchtet haben, was eben nicht in dem Hauptevent zu finden war. Und das waren unter anderem oh Gott, Cow and Chicken, Billy und Mindy, Osters, Home for Imaginary Friends. Genau, das waren so die drei, die ich rausarbeiten wollte. Und die Hefte haben einzeln einfach wesentlich mehr Spaß gemacht als der gesamte Event. Den Event selber kann ich tatsächlich nicht empfehlen. Den gibt's von IDW inzwischen oder nächsten Monat. Ich bin mir gerade unsicher, wann der kommt. Gibt's sowohl den Event als einzelnes Trade Paperback, aber auch eben die Tie-Ins als einzelnes Trade Paperback. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie aktuelle Comics zu alten Cartoon Network Serien aussehen, dann kann ich euch einfach mal empfehlen, nehmt euch mal die Tie-Ins vor und schaut euch die an. Den Event selber kann ich echt nicht empfehlen. Aktuell läuft Powerpuff Girls Super Smash Up. Das ist quasi die Fortsetzung des Ganzen, aber mit Fokus auf die Powerpuff Girls. Und im ersten Heft verschlägt die Gruppe in die Welt von Dexter. Und dort passiert irgendwie ein Fuck-up mit Didi, der Schwester, der großen Schwester von Dexter, und der Chemikalie X. Und Didi mutiert ganz fürchterlich zu irgendeinem gruseligen Monster. Die ist wirklich gruselig. Und die Powerpuff Girls verfolgen die jetzt durch das Cartoon Network IDW Multiverse. Und im zweiten Heft, was jetzt vor, ich weiß gar nicht, was kam das diese Woche? Ich glaube, diese Woche kam das raus. Im zweiten Heft verschlägt die Powerpuff Girls in die Welt von Courage the Cowardly Dog. Das ist eine Serie, die ist mir eigentlich nie wirklich aufgefallen. Und erst als Max mir mal irgendwann im letzten Jahr davon erzählte, habe ich das also wirklich erst wahrgenommen. Die Figur kannte ich tatsächlich. Ich wusste, wer Courage ist. Aber ich habe die Serie nicht gesehen und mir war überhaupt nicht bewusst, was für ein gruseliges und fieses und eigentlich angsteinflößendes Universum, was für eine fiese Serie das auch tatsächlich ist. Dieses Comic ist alles andere als angenehm. Also mir hat dieser pinkfarbene Hund mit seinen schlappen Ohren richtig leid getan. Und ich weiß nicht, ob das Ziel einer Serie sein sollte, dass einem die Hauptfiguren leid tun, tatsächlich. Ich glaube, Courage wäre keine Serie, die mir gefallen hätte, hätte ich sie damals im Fernsehen gesehen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das überhaupt im deutschen Fernsehen jemals gelaufen ist. Würde ich jetzt aber auch nicht ausschließen. Wie gesagt, also Super Secret Crisis War ist mit Vorsicht zu genießen. Bei den Powerpuff Girls Smash-Up-Heften, das muss man nochmal sehen, das werden, glaube ich, aber auch 6 Hefte, und dann ist die Story auch zu Ende. Da bleibt es mal abzuwarten. Gut, dann mache ich weiter mit dem ersten Heft von Spider-Gwen. Das ist eine der Serien, die vielleicht für Marvel auch ein bisschen überraschend aus Spider-Verse rausgefallen ist. Nachdem ich ja letztes Mal oder vorletztes Mal, muss man ja dazu sagen, mir schon die erste Ausgabe von Silk angeguckt habe, möchte ich jetzt natürlich auch nochmal einen Blick auf Spider-Gwen werfen. Das Print habe ich hier, wie gesagt, auch in Print. Ich lasse es aber erstmal hier liegen, weil ich einfach ein sehr klares Bild davon habe. Es ist also wirklich genial. Gwen Stacy ist in dieser Welt Spider-Woman, also eigentlich müsste das Heft Spider-Woman 2 heißen oder sowas, aber eben zur Unterscheidung heißt es eben Spider-Gwen. Es begeistert also wirklich mit einem großartigen Cover. Ich finde die Farben so schön auf diesem Cover. Es ist total bunt und auch einladend und freundlich. Sehr modern vom Look. Ich hatte dieses Bild, dieses Cover also wirklich wochenlang als Hintergrundbild auf meinem Tablet. Im Inneren geht es genauso weiter. Es ist sehr modern. Es ist sehr auf Graffiti tatsächlich angelegt. Eine Sache, die ich bei Avengers Undercover eben schon sehr begrüßt habe, dass man auch so ein bisschen mit so Neonfarben arbeitet. Es ist nicht so, ja, wie soll ich das sagen, nicht so anatomisch korrekt gezeichnet wie andere Hefte, sondern es erlaubt sich eben auch so ein bisschen so, ja, so eine Übertreibung in verschiedene Richtungen. Das hat mir sehr gut gefallen. Außer von der Story hat mir das sehr gut gefallen. Der einzige Aspekt, den ich in Spider-Gwen tatsächlich nicht mag, ist die Tatsache, dass sie in einer Band spielt. Das fand ich in ihrem Edge of Spider-Verse Heft also auch schon komplett daneben, dass sie also tatsächlich in einer Band spielt, die auch noch The Mary Janes heißt und wo Mary Jane eben die Sängerin ist und dass man sich also auf so einen, ja, so, es gibt bei IDW jetzt demnächst die Serie, die heißt Jen and the Holograms und daran hat mich das also so ein bisschen erinnert. Weißt du, so eine Mädchenband, Josie and the Pussycats, weiß ich nicht, so ein Gedöns halt, ne? Warum muss man Mädels in so eine Band stecken, ist das wirklich nötig? Und das war so der einzige Aspekt, der mir in diesem Spider-Gwen-Heft also wirklich negativ aufgefallen ist, dass man nicht, dass Mädels keine Band haben dürfen, darum geht's mir weiß Gott nicht. Aber, weiß ich nicht, kann man ihr nicht ein vernünftiges Hobby geben? Ne? Ich weiß es nicht. Also ich finde das, ich habe auch keine bessere Idee für ein Hobby, weiß ich nicht. Hätte man ihr sie nicht irgendwie Erfinderin werden, ach ne, gut, Wissenschaftlerin ist Peter Parker nur ja auch schon. Naja, gut, ich habe da nicht wirklich eine Lösung für dieses Problem, aber irgendwie ist mir das, es passt irgendwie nicht in diese Figur. Alles in allem hat mir Spider-Gwen 1 sehr, sehr gut gefallen, also wesentlich besser als Silk. Ich habe für mich auch beschlossen, dass ich Silk gar nicht weiterlesen werde, Spider-Gwen allerdings sehr wohl. Ich bin gespannt, welche von den Figuren langfristig überleben wird. Aktuell hat man ja drei weibliche Figuren. Einerseits Silk, dann Spider-Gwen, aber dann eben auch Spider-Woman. Jessica Drew mit ihrem eigenen Solo-Heft. Die hat gerade auch ein neues Kostüm spendiert bekommen, wahrscheinlich extra fürs Kino, damit man sie gleich irgendwie screen-ready mehr oder weniger vom Comic ins Kino bringen kann. Das ist so eine Interpretation, die auch gar nicht so unwahrscheinlich ist. Ich bin gespannt, welche von diesen drei Figuren es tatsächlich langfristig schaffen wird, die Fans auch zu begeistern. Und ich tippe ganz, ganz stark auf Spider-Gwen, weil eben auch dieses Edge of Spider-Verse Heft inzwischen ins dritte oder vierte Printing gegangen ist und ganz, ganz, ganz, ganz, ganz beliebt ist. Man könnte dieses Edge of Spider-Verse Heft vielleicht sogar als Ausgabe 0 so ansehen und dann zwischendurch diesen ganzen Spider-Verse-Event einfach auch mal auslassen. Aber alles in allem hat mir die Serie sehr gut gefallen. Die Cover bleiben auch ungefähr in dieser Art und sehen eben auch weiterhin so aus wie diese Nummer 1 und das gefällt mir sehr, sehr gut. Silk bekommt dann ja mit Johnny Storm dann auch sofort ein Love Interest, was ich irgendwie auch nicht verstehe, also wo man fast zeitgleich die Serie einstellt, also Fantastic Four einstellt, holt man Johnny Storm dann in den Supporting Cast bei Silk. Also das ist auch eine Sache, da habe ich eigentlich nicht verstanden, was das soll. Warum man Spider-Gwen, warum man Silk dann eben, also Cindy Moon, dann tatsächlich zusammen mit Teenie macht und sie dann eben in so eine, ja, wie soll ich das sagen, in so eine Love-Geschichte mit reinbringt, in so eine in so eine Techtelmechtel-Geschichte. Nicht, dass sich Superhelden nicht verlieben dürfen, darum geht mir das nicht. Aber Mädels, also weibliche Superhelden, bringt man dann blöderweise immer in diese Liebesbeziehungen, als wenn es für Mädels nichts anderes gibt. Naja gut. Mayday Parker wird zurückkehren in Secret Wars, was ich gesehen habe in der Spider-Wars-Serie. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es eine Chance darauf, dass wir auch nach Secret Wars Mayday Parker nochmal sehen. Das fände ich überhaupt nicht schlecht. So nach dem Motto, ja, wir vergessen mal Silk für eine ganze Zeit und die hat es gar nicht gegeben und die wird sofort wieder ausgelöscht und ach, guck mal, hier ist Mayday Parker. Das wäre vielleicht nochmal eine ganz coole Idee. Dann hätten wir Spider-Girl also auch wieder zurück. Darüber werde ich mich sehr freuen. Aber mal abwarten, weil wie gesagt, hier irgendwelche Spekulationen antreten, macht ja keinen Sinn. So, die nächste Review, die ich hier habe, ist My Little Pony Friends Forever Nummer 11. Das habe ich mir deswegen rausgesucht, weil es von einem meiner Lieblingszeichner geschaffen wurde, nämlich Jay Foskett. Ja, was kann man über das Heft sagen? Also storytechnisch ist es also so, dass also das Heft geht in diesem Fall über Rainbow Dash und einen Mitglied der Wonderbolts. In dem Fall denkt Rainbow Dash mal wieder, dass sie aufgenommen werden soll in die Wonderbolts. Allerdings soll sie eigentlich nur babysitten und soll auf irgendwelche Phillies aufpassen. Und das Heft ist deswegen ebenso besonders, weil es von J. Peter Foskett gezeichnet ist, einer meiner Lieblingszeichner, dem Erfinder und Zeichner von Bodhi Troll. Allerdings finde ich, dass J. Foskett seine Stärken hier nicht so wirklich ausprägen kann, nicht so wirklich ausleben kann, weil er so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, also er braucht abwechslungsreiche Figuren, Menschen, Monster, Häuser und dieses Fantasy-Setting in Bodhi Troll, das ist also wirklich so sein Steckenpferd, das ist, das passt einfach sehr gut. Da sind, also jede Figur hat so ihre Eigenheiten, sei es im Scholli, sei es Bodhi Troll selber oder eben auch so andere Figuren in der Serie. Und da kann Jay Foskett also wirklich seine Stärken ausleben. Ja, seine Zeichnungen kommen hier nicht wirklich so gut zur Geltung, weil das Einzige, was er halt zeichnet, sind kleine Ponys mit großen Köpfen. Also macht euch auf noch mehr süße Ponys gefasst als sowieso schon in My Little Pony vorhanden. Die sind hier also nochmal süßer und nochmal größere Augen und nochmal größere Köpfe als sie schon. Mir hat es aber sehr gut gefallen und dementsprechend auch wirklich ein Highlight-Heft in dieser Friends Forever Serie, die sowieso großartig ist, einfach weil es immer abgeschlossene Geschichten sind und man sich überhaupt nicht irgendwie darauf einstellen muss, dass wenn man einmal ein Heft nicht gelesen hat, dass man dann gleich irgendwie großartig was verpasst. Ich lasse beispielsweise konsequent die Hälfte von Agnes Gebowska aus, weil ich diesen Zeichenstil, dieses Wachsmalartige einfach überhaupt nicht ertrage. Das finde ich also ganz furchtbar. Und die kaufe ich also überhaupt nicht und lasse das also komplett außen vor. Und das ist also wirklich sehr angenehm, dass man also einzelne Hefte einfach mal auslassen muss. Gehen doch eben meine Previews. Und zwar geht es eben auch weiter mit Bodhi Troll im Mai, wo wir gerade noch bei dem Thema waren. Da geht die Serie weiter mit Bodhi Troll. Allerdings habe ich beschlossen, die Serie dann im Trade zu lesen und gar nicht in den Ongoing-Heften, weil ich den ersten Band eben auch als Paperback habe. Und dann möchte ich mir den zweiten Band dann auch schön daneben stellen. Zum Thema Paperback habe ich dann gleich noch eine Preview. Und zwar wird es auch eben weitergehen mit Scratch 9. Da habe ich im letzten Jahr ja auch schon drüber gesprochen, dass ich Heft 1 der neuen Serie eben vorliegen hatte mit einem wunderschönen Variant-Cover von Kevin Eastman, dem Miterfinder der Turtles. Allerdings ist die Serie nicht weiter erschienen. Das hat mich damals extrem gestört. Und naja, ich weiß es nicht. Ich habe nochmal auf die Seite geguckt von Scratch 9. Da steht eben auch nichts weiter drin als die Ankündigung des Sammelbandes, der jetzt irgendwann diesen Sommer, ich glaube Mai oder Juni kommen soll. Ich finde es ein bisschen schade aus dem einzigen Grund, weil die Cover der Hefte eben von immer wechselnden Künstlern gestaltet worden wären. Und ein Heft hätte eben ein Cover getragen von Jay Foskett. Um dann auch nochmal die Klammer zu schließen, die wir seit My Little Pony hier tatsächlich haben. Und ich bin halt, wie gesagt, ein totaler Jay Foskett-Fanboy. Jetzt habe ich doch gerade tatsächlich vergessen zu erwähnen, dass Jay Foskett demnächst auch ein paar Hefte der My Little Pony Ongoing zeichnen wird. Aber das kann ich jetzt noch mit reinschieben. Ich bin gespannt auf die Gesamtgeschichte von Scratch 9, wie sich also diese gesamte Geschichte tatsächlich dann äußert. Der Preis ist ein bisschen happig mit $25. Ich glaube aber, dass da der komplette Run dann drin ist, alle 8 Hefte. Von daher sind $25 jetzt auch nicht zu viel. Ich bin mal gespannt, wie sich das im deutschen Preis niederschlägt. Und dann müssen wir mal abwarten, wie das dann, wie die Geschichte wird. Also der Zeichenstil hat mich damals ja auch nicht so vom Bocker gehauen. Ich war also sehr enttäuscht, dass Scratch eben nicht mehr dieses Samstagsmorgens Cartoon-Aussehen hatte. Müssen wir mal abwarten, ob die Serie dann von der Story her genau die gleiche Qualität bietet wie die ersten, ich glaube, das waren auch nur 4 Hefte, die erste Serie, ob die gleiche Qualität dort eben auch geboten wird. Ja, so, dann habe ich das jetzt auch immer eben weggerockt, die letzten beiden Themen, so im Schnellverfahren. Weil, wie gesagt, irgendwie versagt hier gerade meine Stimme. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass wir heute schon einen Podcast aufgenommen haben, heute Nachmittag, nämlich die 0. Folge unseres neuen Podcasts der Kinderstunde. Richtig. Und wir befinden uns gerade noch im Produktionsprozess. Die Sendung wird, wenn alles gut läuft, am heutigen Sonntag, den 8. März also erst geschnitten werden. Das heißt, ich weiß noch überhaupt nicht, wie die Sendung klingen wird. Und naja, mal gucken. Geplanter Erscheinungstermin ist nächsten Sonntag. Das heißt, nächsten Sonntag gibt es kein Nerd, Nerd, Nerd, denn Nerd, Nerd, Nerd kommt nur immer dann, wenn es nichts anderes gibt. Das heißt, also dieser wöchentliche Rhythmus soll beibehalten werden. Allerdings wird einen Sonntag im Monat dann eben die Kinderstunde erscheinen. Was die Kinderstunde genau ist, das erfahrt ihr dann entsprechend nächsten Sonntag. Tobi und ich, mit dem ich den Podcast gemacht habe, wir freuen uns also sehr darüber, waren auch mit der Aufnahme sehr zufrieden und das Ergebnis hört ihr dann, wie gesagt, in der nächsten Woche. Ansonsten bin ich gerade in der Planung für eine Rückkehr von Herz der Würfel, aber da muss ich mich noch mit ein paar Leuten kurz schließen, da weiß ich noch nicht, wie das aussieht und das Projekt ist nicht vergessen, also aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So rum, genau. So, das war's für diese Woche. Ich schneide den ganzen Kram jetzt noch. Das wird noch ein bisschen viel Arbeit, weil ich hier alles durcheinander gebracht habe gerade. Und dementsprechend hören wir uns dann nächste Woche wieder zur Kinderstunde. Genau. Auf Wieder, tschüss. Nerd, Nerd, Nerd soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnet.blogspot.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen.